Erster, wenn der Herr, dein Gott, die Völker vertreibt, deren Land er dir gibt, und du sie besiegt hast und in ihren Städten und Häusern wohnst, zweiter, dann sollst du in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz gibt, drei Städte auswählen. Dritter, du sollst die Wege zu diesen Städten instand halten und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir gibt, in drei Teile teilen, damit jeder, der jemanden versehentlich getötet hat, dorthin fliehen kann. Vierter, ein Totschläger kann dorthin fliehen, um am Leben zu bleiben, wenn er jemanden unabsichtlich tötet und ihm vorher nicht feindlich gesinnt war. Fünfter, zum Beispiel, wenn jemand mit seinem Nachbarn in den Wald geht, um Holz zu fällen, und beim Ausholen fliegt das Eisen vom Stiel und trifft den Nachbarn, so dass dieser stirbt, dann kann dieser Mensch in eine der Städte fliehen, um am Leben zu bleiben. Sechster, dies ist wichtig, damit der Bluträcher, wenn er wütend ist, den Totschläger nicht verfolgt und tötet, obwohl dieser den Tod nicht verdient hat, weil er ihm vorher nicht feindlich gesinnt war und der Weg weit ist. Siebter, deshalb gebe ich dir diesen Befehl, du sollst drei Städte auswählen. Achter, wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er es deinen Vorfahren geschworen hat, und dir das ganze Land gibt, das er ihnen versprochen hat, neunter, vorausgesetzt, du befolgst alle diese Gebote, die ich dir heute gebe, und liebst den Herrn, deinen Gott, immer und gehst auf seinen Wegen, dann sollst du zu diesen drei Städten noch drei weitere hinzufügen. Zehnter, dies soll verhindern, dass im Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz gibt, unschuldiges Blut vergossen wird und du dadurch Blutschuld auf dich lädst. Elfter, wenn aber jemand aus Hass seinem Nächsten auflauert, ihn überfällt und so schlägt, dass er stirbt und dann in eine dieser Städte flieht. Zwölfter, dann sollen die Ältesten seiner Stadt ihn von dort holen lassen und ihn dem Bluträcher übergeben, damit er stirbt. Dreizehnter, du sollst kein Mitleid mit ihm haben, sondern das unschuldige Blut aus Israel entfernen, damit es dir gut geht. Vierzehnter, verschiebe nicht die Grenze deines Nachbarn, die deine Vorfahren festgelegt haben, in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz gibt. Fünfzehnter, ein einzelner Zeuge ist nicht genug, um jemanden wegen eines Verbrechens oder einer anderen Schuld anzuklagen. Eine Sache ist nur gültig, wenn es zwei oder drei Zeugen gibt. 16. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, 17. dann sollen die beiden Männer, die den Streit haben, vor den Herrn treten, vor die Priester und Richter, die zu dieser Zeit im Amt sind. 18. Die Richter sollen den Fall sorgfältig untersuchen. Wenn sich herausstellt, dass der Zeuge gelogen und falsche Aussagen gegen seinen Landsmann gemacht hat, 19. dann sollt ihr ihm die gleiche Strafe geben, die er seinem Landsmann zufügen wollte, und so das Böse aus eurer Mitte entfernen. 20. Die anderen werden davon hören und Angst bekommen, so dass sie kein solches Böses mehr in eurer Mitte tun werden. 21. Du sollst kein Mitleid zeigen, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.